Abschnitt 3 aus Die Blinde, Band 4 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 2, Teil 2. 3. September. Oskar scheint mir in seinem Postskriptum zu meinem Brief etwas vergessen zu haben. Etwa 2 Stunden, nachdem ich denselben auf die Post gesandt hatte, fragte er mich, ob der Brief fort sei. Als ich die Frage bejahte, schien ihm die Sache im ersten Augenblick unangenehm zu sein, aber es war bald wieder vorüber. Es machte nichts aus, sagte er, er könne ja leicht wieder schreiben. Da wir einmal von Briefen reden, fügte er hinzu, »Glaubst du, dass Madame Pratolungo dir schreiben wird?« Diesmal war er es, der zuerst von ihr sprach. Ich sagte ihm, dass nach dem, was zwischen uns vorgefallen, nicht viel Aussicht dazu vorhanden sei, dass sie mir schreiben werde, und versuchte es dann, eine der Fragen in Betreff ihrer an ihn zu richten, die er mich früher einmal gebeten hatte, noch nicht zu berühren. Abermals bat er mich dringend, diesen unangenehmen Gegenstand noch ruhen zu lassen, und doch tat er mir sonderbarer, ganz unkonsequenter Weise im nächsten Augenblick selbst eine Frage in Betreff desselben Gegenstandes. »Hältst du es für wahrscheinlich, dass sie während ihrer Abwesenheit von England mit deinem Vater oder mit deiner Stiefmutter korrespondiert?« fragte er. »Ich glaube schwerlich, dass sie meinem Vater schreiben wird,« erwiderte ich, »aber vielleicht, dass sie mit meiner Stiefmutter korrespondiert.« Er dachte einen Augenblick nach und lenkte dann das Gespräch auf unseren Aufenthalt in Ramsgate. »Wie lange wirst du hierbleiben?« fragte er. »Das hängt von Herrn Grosse ab,« antwortete ich. »Ich will ihn das nächste Mal, wenn er herkommt, fragen.« Plötzlich trat er ans Fenster, als wenn er ein wenig außer Fassung gebracht wäre. »Hast du Ramsgate schon satt?« fragte ich. Er trat wieder auf mich zu und ergriff meine Hand, meine kalte, gefühllose Hand, die bei seiner Berührung nicht empfinden will, wie sie sollte. »Lass mich erst dein Gatte sein, Lucilla«, sagte er, »und ich will, wenn du es wünschest, um deinetwillen in Ramsgate leben.« So sehr diese Worte geeignet waren, mich angenehm zu berühren, so lag doch, als er sie sprach, in seinem Blick und Wesen ein nicht zu beschreibendes gewisses Etwas, das mich erschreckte. Ich schwieg, und er fuhr fort. »Was hindert uns, gleich zu heiraten?« fragte er. »Wir sind beide mündig, wir haben auf niemand Rücksicht zu nehmen als auf uns selbst.« Anmerkung: Man verändere seine Worte wie folgt. »Warum wollen wir nicht heiraten, bevor Madame Pratolungo etwas von meiner Heirat in Ramsgate erfahren kann? Und man wird seinen Beweggründen den richtigen Ausdruck gegeben haben. Die Situation nähert sich jetzt mit raschen Schritten ihrem verhängnisvollen Moment. Nugents einzige Chance besteht darin, dass es ihm gelingt, Lucilla zu überreden, ihn zu heiraten, ehe mir etwas von seiner Anwesenheit zu Ohren kommen kann und ehe Grosse sie für hinlänglich wiederhergestellt erklärt, um Ramsgate zu verlassen. P. »Du vergissest«, erwiderte ich höchst überrascht, »dass wir auf meinen Vater Rücksicht zu nehmen haben. Es war ja von Anfang an abgemacht, dass er uns in Dymchurch trauen solle.« Oskar lächelte, aber es war durchaus nicht jenes reizende Lächeln, wie ich es mir vorzustellen pflegte, als ich blind war. »Wir werden, fürchte ich, noch lange warten müssen, wenn wir warten wollen, bis dein Vater uns traute«, sagte er. »Was willst du damit sagen?« fragte ich. »Das will ich dir sagen«, erwiderte er, »wenn wir das peinliche Kapitel in Betreff Madame Pratolungos verhandeln. Glaubst du inzwischen, dass dein Vater deinen Brief beantworten wird?« »Ich hoffe es.« »Und glaubst du, dass er mein Postskriptum beantworten wird?« »Ganz gewiss wird er das.« Wieder umspielte seine Lippen dasselbe unangenehme Lächeln. Plötzlich brach er die Unterhaltung mit mir ab und setzte sich zu meiner Tante, eine Partie Piquet mit ihr zu spielen. Das alles trug sich gestern Abend zu. Traurig und unbefriedigt ging ich zu Bett. War ich unbefriedigt von Oskar oder von mir oder von beiden? Ich glaube, das Letztere. Heute gingen wir miteinander an der felsigen Küste spazieren. Wie entzückend war es, in der frischen, salzhaltigen Luft Lust wandeln und sich der köstlichen Aussichten nach allen Richtungen hin zu erfreuen. Auch Oskar schien zu genießen. Im Beginn unseres Spazierganges war er höchst liebenswürdig und ich war verliebter in ihn als je. Aber auf dem Rückwege trug sich ein kleiner Vorfall zu, der ihn verstimmte und auch meine Laune trübte. Die Sache war folgende. Ich schlug ihm vor, längs des Strandes zurückzukehren. Ramsgate ist noch voll von Gästen und das belebte Treiben an der Küste in den Nachmittagsstunden hat nach meiner langen Blindheit einen Reiz für mich, den es vermutlich für Leute, die sich immer des Gebrauchs ihrer Augen erfreut haben, nicht hat. Oskar, der einen nervösen Abscheu von Gedränge hat und dem jede Berührung mit Leuten, die weniger fein sind als er selbst, zuwider ist, war von meinem Wunsch, mich unter den von ihm sogenannten Pöbel am Strande zu mischen, überrascht. Indessen sagte er, er sei bereit, mit mir hinzugehen, wenn ich es besonders wünschte. Ich wünschte es besonders und wir gingen. Am Ufer standen Stühle, wir mieteten zwei solcher Stühle und setzten uns, um uns umzusehen. Ein buntes Leben umgab uns. Affen, Drehorgelspieler, Mädchen auf Stelzen, ein Taschenspieler und ein Trupp singender Neger waren alle beschäftigt, das Publikum zu amüsieren. Mir schien das bunte Farbenspiel und die lärmende Lustigkeit der Menge mit dem schönen blauen Meer vor uns und dem prachtvollen Sonnenschein über uns ein köstliches Schauspiel. Ich hatte das Gefühl, als ob zwei Augen längst nicht genug seien, das alles in sich aufzunehmen. Eine freundliche alte Dame, die neben mir saß, ließ sich in ein Gespräch mit mir ein und bot mir von ihrem Biskuit und Sherry, die sie in ihrer Handtasche bei sich führte, an. Oskar sah zu meinem größten Leidwesen ganz degoutiert aus. Er fand meine freundliche alte Dame ordinär und nannte die ganze Gesellschaft an der Küste eine Herde Spießbürger. Während er noch über den Pöbel um uns her brummte, warf er plötzlich einen Seitenblick auf eine Person oder Sache, ich wusste im Augenblick nicht, was es war, stand auf und stellte sich so, dass er mir die Aussicht auf die unmittelbar vor mir liegende Promenade abschnitt. Ich hatte zufällig in demselben Augenblick bemerkt, dass sich uns eine Dame in einem Kleide von sonderbarer Farbe näherte, und ich stieß Oskar an, sie anzusehen, während sie vor mir vorüberging. »Warum stellst du dich vor mich hin?« fragte ich. Noch ehe er antworten konnte, ging die Dame vorüber. Sie war in Begleitung von zwei lieblichen Kindern und einem hochgewachsenen Mann. Mein Blick, der zuerst auf die Dame und die Kinder gerichtet war, fiel demnächst auf den Herrn, und ich sah in seinem Gesicht dieselbe schwarzblaue Farbe, welche mich auf dem Gesicht von Oskars Bruder erschreckt hatte, als ich damals im Pfarrhause zum ersten Male meine Augen öffnete. Im Augenblick erschrak ich wieder, mehr glaube ich über das unerwartete Wiedererscheinen der blauen Hautfarbe auf dem Gesicht eines Fremden, als über die Hässlichkeit dieser Hautfarbe selbst. Ich behielt aber doch Fassung genug, um das Kleid der Dame und die Schönheit des Kindes zu bewundern, bevor ich sie aus dem Gesichte verlor. Oskar sprach mit mir, während ich sie betrachtete, in einem Ton des Vorwurfs, für welchen es, wie mir schien, keine Veranlassung und keine Entschuldigung gab. »Ich wollte dir den Anblick ersparen«, sagte er, »du hast es dir selbst zuzuschreiben, wenn dich der Mann mit seinem Gesichte erschreckt hat.« »Er hat mich nicht erschreckt«, antwortete ich in ziemlich scharfem Tone. Oskar sah mich sehr aufmerksam an und setzte sich wieder hin, ohne ein Wort weiter zu reden. Die gutmütige alte Dame neben mir, die alles, was vorgegangen war, gesehen und gehört hatte, fing an, mich von dem Herrn mit dem entstellten Gesicht und von der Dame und den Kindern, die ihn begleitet hatten, zu unterhalten. Er sei, sagte sie, ein pensionierter indischer Offizier, die Dame sei seine Frau und die beiden schönen Kinder seine Kinder. »Es ist schade, dass ein so hübscher Mann so entstellt ist«, bemerkte meine neue Bekannte, »aber am Ende ist doch nicht viel daran gelegen. Wie Sie sehen, hat er eine hübsche Frau und zwei allerliebste Kinder. Ich kenne die Wirtin des Hauses, wo sie wohnen, und die versichert, dass es in ganz England keine glücklichere Familie gibt. Ein blaues Gesicht scheint also kein so schreckliches Unglück zu sein, nicht wahr, liebes Fräulein?« Ich stimmte der alten Dame vollkommen bei. Unsere Unterhaltung schien Oskar unbegreiflicherweise zu verstimmen. Ungeduldig stand er wieder auf und sah nach seiner Uhr. »Deine Tante wird sich wundern, wo wir bleiben«, sagte er. »Ich denke, du wirst jetzt von dem Pöbel am Strande genug gehabt haben.« »Ich hatte keineswegs genug gehabt und ich würde gern noch ein bisschen länger mit zu dem Pöbel gehört haben. Aber ich sah, dass es Oskar ernstlich verstimmen würde, wenn ich darauf beharrte, noch länger sitzen zu bleiben. So nahm ich den Abschied von meiner lieben alten Dame und verließ ziemlich ungern den Strand.« Er sagte nichts weiter, bis wir uns durch das Gedränge durchgearbeitet hatten. Dann aber kam er ohne irgend erkennbare Veranlassung auf den indischen Offizier und die Erinnerung an das Gesicht seines Bruders zurück, welche das Gesicht des Fremden in mir erweckt haben müsse. »Ich begreife nicht, wie du sagen konntest, der Anblick dieses Mannes habe dich nicht erschreckt«, sagte er. »Der erste Anblick meines Bruders erschreckte dich doch furchtbar.« »Meine Einbildungskraft hatte ihn mir furchtbar vorgemalt, ehe ich ihn gesehen hatte«, antwortete ich. »Nachdem ich ihn einmal gesehen, überwand ich auch bald meinen Widerwillen.« »So sagst du«, erwiderte er. »Es hat etwas äußerst Verletzendes, wenigstens für mich, sich ins Gesicht sagen zu lassen, dass man etwas behauptet hat, was dem anderen unglaubwürdig erscheint. Es war nicht sehr schicklich, dass ich nach dem, was er mir in seinem Briefe über die Verliebtheit seines Bruders mitgeteilt hatte, dieses Bruders Erwähnung tat. Das hätte ich nicht tun sollen, es war aber doch nun einmal geschehen. »Ich sage, was ich meine«, erwiderte ich. »Bevor ich das von deinem Bruder wusste, was du mir mitgeteilt hast, hatte ich mir vorgenommen, dir, um seinet und deinetwillen vorzuschlagen, ihn nach unserer Verheiratung mit uns leben zu lassen.« Oskar stand plötzlich still. Er hatte mir seinen Arm gereicht, um mich durch die Menge zu führen, jetzt zog er denselben zurück. »Das sagst du, weil du böse auf mich bist«, sagte er. Ich leugnete, dass ich böse auf ihn sei und erklärte wiederholt, dass ich nur die Wahrheit rede. »Meinst du wirklich«, fuhr er fort, »dass du dich hättest wohlfühlen können, wenn du das blaue Gesicht meines Bruders zu jeder Tagesstunde hättest vor Augen haben müssen?« »Ganz wohl, wenn er mir auch ein Bruder hätte sein wollen.« Oskar deutete auf das wenige Schritte von uns entfernte Haus, in welchem meine Tante und ich wohnten. »Hier bist du dicht bei eurem Hause«, sagte er mit zu Boden gesenkten Blicken in einem sonderbar murmelnden Ton. »Ich möchte noch einen längeren Spaziergang machen. Wir treffen uns bei Tische.« Damit ging er, ohne ein Wort weiter zu sagen und ohne aufzuschauen. »Also eifersüchtig auf seinen Bruder? Es liegt etwas Unnatürliches und Entwürdigendes in einer solchen Eifersucht. Ich schäme mich, dass ich so etwas von ihm denke, und doch, wie soll man sein Benehmen anders erklären?« Anmerkung: Es ist an mir, diese Frage zu beantworten. Lassen wir dem Unglücklichen Gerechtigkeit widerfahren. Die Erklärung seines Benehmens hieß in klarem Wort Gewissensbisse. Die einzige Entschuldigung, mit der er sein Gewissen über die niederträchtige Rolle, die er spielte, noch beschwichtigen konnte, bestand darin, dass die Entstellung seines Bruders ein verhängnisvolles Hindernis seiner Verheiratung sei. Und jetzt hatten ihn Lucillas eigene Worte und Handlungen belehrt, dass Oskars Gesicht für sie kein Hindernis sein würde, ihn täglich im intimsten Verkehr des häuslichen Lebens um sich zu sehen. Die Qual der Selbstanklagen, die ihm diese Entdeckung bereitete, ließ ihn ihre Nähe meiden. Sein eigener Mund würde ihn verraten haben, wenn er in jenem Augenblick noch ein Wort weiter mit ihr gesprochen hätte. Was ich hier ausspreche, beruht nicht etwa auf bloßer Vermutung. Ich weiß, dass es die Wahrheit ist. P. Es ist wieder Abend. Ich bin in meinem Schlafzimmer aber zu nervös und zu aufgeregt, um zu Bett zu gehen. Ich will die Zeit benutzen, um diesen Bericht über die Ereignisse des Tages zu vollenden. Oskar kam kurz vor Tisch, verstört und bleich und so abwesend, dass er kaum zu wissen schien, was er sprach. Keinerlei Erörterung fand zwischen uns statt. Er bat mich um Verzeihung wegen der harten Dinge, die er mir gesagt und wegen der üblen Laune, zu der er sich mir gegenüber heute Vormittag hatte hinreißen lassen. Ich nahm seine Entschuldigungen bereitwillig an und tat mein Bestes, den unbehaglichen Eindruck zu verbergen, den sein abwesend präokkupiertes Wesen auf mich machte. Die ganze Zeit über, während er mit mir sprach, dachte er offenbar an etwas anderes. Er war dem Oskar, wie er mir aus der Zeit meiner Blindheit vorschwebte, unähnlicher als je. Es war die alte Stimme, die aber in einer mir ganz neuen Weise sprach. Ich weiß es nicht anders zu bezeichnen. Sein Wesen pflegte zwar, wie ich weiß, früher meist ruhig und zurückhaltend zu sein, aber war er so verzweifelt, erschöpft und niedergeschlagen, wie ich es heute gesehen habe? Vergebens fragte ich mich danach. In früheren Tagen konnte ich es nicht sehen, und jetzt entsteht mein Urteil auf so gänzlich anderem Wege, dass es unnütz wäre, meine jetzigen Eindrücke mit den früheren zu vergleichen. Oh, wie ich Madame Pratolungo entbehre! Welche Erleichterung, welcher Trost würde es für mich gewesen sein, ihr das alles sagen zu können und zu hören, was sie darauf erwidert haben würde. Indessen habe ich doch Aussicht, unter allen Umständen in einigen Punkten aufgeklärt zu werden, nur muss ich bis morgen warten. Oskar scheint sich endlich entschlossen zu haben, auf die Erörterungen einzugehen, welchen er bisher immer ausgewichen ist. Er hat mich gebeten, morgen früh allein mit mir sprechen zu dürfen. Die Umstände, die ihn zu dieser Bitte veranlassten, haben meine höchste Neugierde erregt. Offenbar geht etwas im Geheimen vor, wobei es sich um meine und möglicherweise auch um Oskars Interessen handelt. Bei meiner Rückkehr nach Hause, nämlich nachdem Oskar mich verlassen hatte, fand ich einen mit der Nachmittagspost angekommenen Brief von Grosse vor. Mein lieber alter Doktor kündigte mir seinen Besuch an und fügte in einem Postskriptum hinzu, dass er am nächsten Tage zum zweiten Frühstück eintreffen werde. Ich wusste aus früherer Erfahrung, dass diese Meldung einer Aufforderung an meine Tante gleichkomme, zu leisten, was Küche und Keller zu bieten vermöchten. Ach du lieber Gott, ich dachte an Madame Pratolungo und ihre Mayonnaise. Wird denn die schöne Zeit nie wiederkehren? Bei Tisch meldete ich Grosses Besuch und fügte bedeutungsvoll hinzu, zum Frühstück. Meine Tante sah etwas betroffen von ihrem Teller auf und zwar aus Interesse nicht, wie ich es vermutet hatte, an der wichtigen Frühstücksfrage, sondern an den Ausspruch, welchen mein ärztlicher Ratgeber über meinen Gesundheitszustand tun werde. »Ich bin begierig, was Herr Grosse morgen über dich sagen wird«, fing die alte Dame an. »Ich werde diesmal darauf bestehen, dass er mir einen viel vollständigeren Bericht über dich erstattet, als er es das vorige Mal getan hat. Mir scheinst du völlig wiederhergestellt, liebes Kind.« »Wünschest du, dass ich geheilt sei, damit du fort kannst, liebe Tante?« fragte ich. »Bist du Ramsgate überdrüssig?« Die hellen alten Augen meiner Tante funkelten zornig. »Ich bin es überdrüssig, einen Brief für dich aufzubewahren«, platzte sie mit dem Ausdruck des Widerwillens heraus. »Einen Brief für mich?« rief ich aus. »Ja, einen Brief, den ich dir erst abgeben soll, wenn Herr Grosse dich für vollständig wiederhergestellt erklärt hat.« Oskar, der bis dahin nicht das geringste Interesse an der Unterhaltung genommen zu haben schien, hielt plötzlich im Begriff, seine Gabel zum Munde zu führen, inne, wechselte die Farbe und heftete den Blick auf meine Tante. »Was für ein Brief?« fragte ich. »Wer hat dir den gegeben? Warum soll ich ihn nicht sehen, bevor ich ganz wiederhergestellt bin?« Meine Tante beantwortete diese drei Fragen mit einem dreimaligen, halsstarrigen Kopfschütteln. »Ich hasse Geheimnisse und mysteriöse Geschichten wie diese«, sagte sie ungeduldig. »Ich sehne mich danach, es loszuwerden. Das ist das Ganze. Ich habe schon zu viel gesagt und werde nun nichts mehr sagen.« All mein Bitten war vergeblich. Meine Tante hatte sich offenbar durch ihre Heftigkeit zu einer Unvorsichtigkeit verleiten lassen. Nachdem ihr aber das einmal widerfahren, war sie jetzt hartnäckig entschlossen, den begangenen Fehler nicht noch schlimmer zu machen. Ich mochte sagen, was ich wollte, sie war nicht zu bewegen, irgendetwas Näheres über den geheimnisvollen Brief zu sagen. »Warte, bis Herr Grosse morgen kommt«, das war die einzige Antwort, die ich von ihr erlangen konnte. Auf Oskar schien dieser kleine Zwischenfall eine Wirkung zu haben, welche die von meiner Tante bei mir erregte Neugierde nur noch steigerte. Mit atemloser Spannung horchte er auf, während ich meine Tante zu bewegen suchte, meine Fragen zu beantworten. Als ich es aufgeben musste, schob er seinen Teller beiseite und aß nichts mehr. Dagegen trank er, der sonst der mäßigste Mensch war, bei Tisch und nachher sehr viel Wein. Abends machte er so viel Versehen beim Kartenspiel mit meiner Tante, dass sie das Spiel sehr ungnädig aufgab. Den Rest des Abends saß er in einer Ecke, angeblich um mir zuzuhören, während ich Klavier spielte, in Wahrheit aber, um sich fernab von meiner Musik und mir tief in seine unbehaglichen Grübeleien zu versenken. Als er sich verabschiedete, drückte er mir ängstlich die Hand und flüsterte mir die Worte ins Ohr: »Ich muss dich morgen allein sprechen, ehe Grosse kommt. Kannst du es einrichten?« »Ja.« »Wann?« »Um 11 Uhr bei der Treppe an der Klippe.« Damit verließ er mich, aber eine Frage hat mich seitdem unaufhörlich verfolgt. Kennt Oskar den Schreiber des geheimnisvollen Briefes? Ich glaube es sicher. Morgen wird es sich zeigen, ob ich recht oder unrecht habe. Wie sehne ich mich nach morgen? Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 3. Januar 2024.